kennst es um dich herum. Sei nicht dumm. Zünde dir ein Lichtlein an, dessen Flamme dir hell leuchten kann. Lese du im Buche das, was du auch gut verstehst. Lese du mit Spaß, so wie du zu dir stehst. Da kommen dir Gedanken ein, manche sind so frisch. Nimm es wahr, das wäre fein. Setze dich an diesen Gabentisch. Erkenne all der Dinge gutes Wesen, ohne dich zu jucken. Sie sind schon immer so gewesen. Was sollten sie da bedrücken? Find du auch zurück zu dir, das gilt es zu bejahen. Sich dir die Gedanken offenbar. All diese Dinge begreife, sodass sie dir gerecht werden. Ja, an dieser Idee reife, dafür möchte ich werben. Manches solltest du auch lassen, das kann gerne geschehen. Wirst du dich damit befassen? Momente kommen, Situationen vergehen.